Jacques le Fataliste et son Maître, Jakob und sein Herr. Ein Radioroman in 3 Folgen von Denis Diderot. Für den Funk eingerichtet von Hans Magnus Enzensberger. Folge 2. Wann und wo hat die Geschichte denn angefangen? Daran kann ich mich selber kaum erinnern. Und wovon handelt sie? Von allen möglichen Abenteuern, die durch alle möglichen anderen Abenteuer unterbrochen werden. Wer sind Ihre Helden? Ihre Helden, wenn wir sie denn so nennen wollen, sind Jakob und sein Herr. Was taten Jakob und sein Herr den ganzen Tag? Und auch die ganze Nacht, wenn sie nicht schliefen? Mancherlei. Sie reisten zu Pferd, rasteten, fingen Händel an und legten sie wieder bei. Vor allem aber redeten sie miteinander. Das heißt, gewöhnlich war es Jakob, der Diener, der erzählte, und sein Herr hörte zu. Und wovon handelten diese Erzählungen? Das fragst du noch. Weißt du nicht, geneigter Zuhörer, wovon die meisten Erzählungen handeln, mit denen die Erzähler ihren geneigten Zuhörern die Zeit stehlen? Vom Krieg, von der Freundschaft, vom Verbrechen, vor allem aber von der Liebe. Und in eben eine solche Liebesgeschichte sehen wir Jakob und seinen Herrn verwickelt. Der eine möchte sie erzählen, der andere möchte sie hören. Jakob und sein Herr waren sehr müde. Es war spät. Das Wirtshaus, in dem sie übernachten wollten, lag in einer Vorstadt. Und das war gut so, denn die Wache hatte das Stadttor bereits geschlossen. Da, ich höre einen Lärm. Was hört ihr? Ihr wart ja gar nicht dabei. Die Geschichte handelt doch nicht von euch. Na, das ist wahr. Nun, Jakob und sein Herr hören einen entsetzlichen Lärm in der Wirtsstube. Ich sehe 2 Männer... Gar nicht, seht ihr. Ihr wart ja nicht dabei. Ja, das ist wahr. 2 Männer saßen am Tisch und unterhielten sich in aller Ruhe miteinander. Die Wirtin des Hauses, die Fäuste in die Seiten gestemmt, brach in einen Strom von Schimpfreden gegen sie aus. Meine arme Nicole. Sodass Jakob, der Diener, gar nicht wusste, was er davon halten sollte. Beruhigen Sie sich doch, liebe Frau. Kommen Sie zu sich. Worum geht's eigentlich? Diese Herren scheinen mir ehrenwerte Leute zu sein. Die? Ehrenwerte Leute? Rohlinge sind das. Leute ohne Mitleid, ohne Gefühl. Was hat ihnen die arme Nicole zuleide getan, dass sie sie derart misshandelten? Ja, sie haben sie vielleicht zum Gruppe gemacht. Und ihr Leben lang wird sie unter den Folgen leiden. Ja, wenn das so ist, dann muss man nach einem Arzt schicken. Das ist schon geschehen. Sie muss ins Bett? Sie liegt schon. Und jammert, dass es einem das Herz zerreißt. Meine arme Nicole. Frau Wirtin, wo bleibt der Wein? Ich komm schon. Auf Zimmer 9 fehlt noch Bettwäsche. Gleich. Die Koteletts und die Ente. Ja, ja. Verdammter Erzschwätzer. Kaum ist man angekommen, fängt er schon an, seine Nase in fremde Sachen zu stecken. Was plauderst du da? Willst du mich bis morgen warten lassen? Jakob! Jakob! Mir scheint, das ist euer Herr, der euch ruft. Ich komme schon. Ach, wenn ihr wüsstet, wie schlecht es ihr geht, der armen Kreatur. Jakob, wo bleibst du? Lauft schnell, euer Herr wird ungeduldig. Es war wirklich Jakobs Herr, der sich allein umgezogen hatte und vor Hunger beinahe umkam. Er wollte nämlich auf seinem Zimmer speisen. Endlich ging Jakob hinauf und sogleich erschien auch die Wirtin auf der Schwelle. Mein Herr, ich bitte 1000-fach um Vergebung. Es gibt 1000 Dinge im Leben, die sich nicht so leicht verdauen lassen. Was wünschen Sie? Ich habe Hühner, Tauben, einen ausgezeichneten Hasenschlegel, auch wilde Kaninchen, denn wir sind hier im Lande der guten Kaninchen. Oder ziehen Sie eine Wildente vor? Es wurde aufgetragen und als Jakob mit seinem Herrn, der mit vollen Backen kaute, allein war, ließ diesem die Neugier keine Ruhe. Jakob, was zum Teufel hast du da unten gemacht? Vielleicht etwas Gutes, vielleicht etwas Schlimmes, wer weiß. Was soll das heißen? Ich hinderte diese Frau, sich selber von 2 Männern halb totschlagen zu lassen, die ihrer Dienstmagd mindestens den Arm in 2 geschlagen hatten. Und was soll daran Schlimmes sein? Vielleicht wäre es eine Wohltat für sie gewesen, halb totgeschlagen zu werden. Aus 10 Gründen, die wir nicht kennen und sie womöglich auch nicht. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Eines der glücklichsten Ereignisse, die mir in meinem Leben begegnet sind, bestand wohl darin, dass du halb totgeschlagen worden bist. Ja, Herr. Und wie ist das zugegangen? Habe ich Ihnen nicht erzählt, wie ich zu den Soldaten gekommen bin, wie ich verwundet wurde, wie mich ein geldsüchtiger Wundarzt aufgenommen hat? Ja, ich erinnere mich. Wie ich einen Ausflug machte? Meinetwegen, aber schenke mir zu trinken ein. Wie ich meine letzten Taler einer armen Frau zum Almosen gab? Hast du mir das wirklich alles erzählt? Und wie ich auf dem Heimweg von Banditen überfallen wurde, die mich halb totgeschlagen haben? Schon gut, ich erinnere mich. Gib mir zu trinken. Und woraus ist der Streit unten in der Wirtsstube entstanden? Und warum hat man die Tochter oder Dienstmagd der Wirtin so schlecht behandelt? Woher soll ich das wissen? Was? Du weißt nicht, worum es sich handelt und mischst dich doch in einen solchen Streit, Jakob? Das steht weder mit der Klugheit in Einklang, noch mit den Prinzipien der Tugend. Was sind diese Prinzipien anders als Regeln, die man den anderen zum eigenen Besten vorschreibt? Alle Prediger wünschen, dass man sie befolgt. Dabei befinden wir uns vielleicht alle besser. Vor allem aber die Prediger. Trotzdem ist die Tugend eine gute Sache. Die Bösen und die Guten rühmen sie gleichermaßen. Schenk mir ein. Die einen wie die anderen kommen auf ihre Rechnung dabei. Aber wieso eigentlich war es ein so großes Glück für dich, halb totgeschlagen zu werden? Es ist spät, Herr. Sie haben gut zur Nacht gespeist. Wir sind beide müde. Glauben Sie mir, es ist besser, wir gehen schlafen. Augenblick trat die Wirtin ein und fragte: Was wünschen Sie zum Nachtisch? Was ihr habt. Na no, geschwind, bring Obst und Kuchen herauf. Mir scheint, ihr wart recht aufgebracht. Wer wäre da nicht aufgebracht, mein Herr, wenn Sie die Schreie der armen Kreatur gehört hätten? Gott sei Dank, der Chirurg behauptet, es sei nichts Ernstes. Sie hat aber doch zwei ungeheure Beulen, die eine am Kopf, die andere an der Schulter. Habt ihr sie schon lange? Höchstens 14 Tage. Man hat sie bei der Poststation hier in der Nähe ausgesetzt. Ausgesetzt? Wie meint ihr das? Mein Gott, ja, es gibt eben Menschen, die ein Herz von Stein haben. Sie ist über den Fluss geschwommen und wie durch ein Wunder ist sie hier angekommen. Ich habe sie nur aus Barmherzigkeit ins Haus genommen. Wie alt ist sie? Ich glaube, etwas mehr als anderthalb Jahre. Es ist eine Hündin. Und zwar das schönste Tier von der Welt. Es ist eine Hündin. Ich würde sie nicht für 10 Louisdors hergeben. Meine arme Nicole. Madame hat ein zärtliches Herz. Ich hänge an meinen Tieren und an meinen Leuten. Daran tut ihr gut. Aber wer sind die Herren, die eure Nicole misshandelt haben? Sie sitzen unten und flüstern miteinander, denn sie bilden sich ein, man wisse nicht, wer sie sind. Aber obwohl sie noch keine 3 Stunden in der Stadt sind, weiß ich alles von ihren Affären. Ich könnte ihnen Sachen erzählen, das würden sie nicht glauben. Die Schwiegermutter des Jüngeren ist nämlich vor kaum 3 Monaten hier durchgekommen. Und die beiden sind in Trauer, weil sie... Ach, da bin ich ja schon dabei, die ganze Geschichte zu erzählen. Nein, meine Herren, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Hat der Wein geschmeckt? Sehr gut. Und sind Sie mit dem Essen zufrieden? Nur der Spinat war etwas zu gesalzen. Ich habe manchmal eine schwere Hand. Sie werden gut schlafen. Es ist alles frisch bezogen. Mit diesen Worten zog die Wirtin sich zurück. Und Jakob und sein Herr begaben sich zu Bett, indem sie über das Missverständnis lachten, dass sie eine Hündin für die Tochter der Wirtin gehalten hatten und über die Leidenschaft für das entlaufene Tier, die diese Frau ergriffen hatte. Ich möchte wetten, dass diese Frau von allem, was hier im Hause ist, nur ihre Nicole liebt. Das mag wohl sein, aber nun ist es genug für heute. Ich will schlafen. Steckte Jakob schon sehr früh den Kopf zum Fenster hinaus, um nach dem Wetter zu sehen, sah, dass es abscheulich war, legte sich wieder hin und ließ uns, seinen Herrn, mich und euch schlafen, solange es uns gefiel. Jakob, sein Herr und die anderen Reisenden, die in der Herberge eingekehrt waren, glaubten, der Himmel würde sich wieder aufklären, aber damit war es nichts. Es fing im Gegenteil an, heftig zu regnen. Und so entschlossen sich die Gäste, lieber einen Tag zu verlieren und auf besseres Wetter zu warten. Die einen unterhielten sich, die anderen wagten sich vor die Tür und kehrten fluchend und mit den Füßen stampfend in die Wirtsstube zurück. Einige machten sich ans Trinken und Politisieren, andere spielten Karten, rauchten oder schliefen.